Die Höhlen waren niemals Wohnstätten gewesen, auch nicht die von Magdalenien in Frankreich. Es waren Kultstätten. Das hat Professor Wirth bestätigt. Dort erhielten Jäger und Krieger ihre Einweihung. In Mata Kiterani, auf der Osterinsel, nannte man die Einweihungshöhlen Hakrongo Manu, das Gehör des Vogels Manutara. Die Höhle im Berg stellt das Weibliche, die Mutter das Dunkle dar. Dort wird man von Neuem geboren, das Tektonische in der geheiligten Geburt der Einweihung überwindend. Dort wird man als Arier wiedergeboren. Die Höhle im Berg stellt außerdem die Gesamtheit, die Magier-Ehe dar, weil der Berg das Symbol des Männlichen ist. Zusammen mit der Höhle wird der Androgynus, der vollkommene Mensch, Ardhanarisvara, gebildet. Die Höhle ist der Yoni, der Berg der Linram. Im Himalaya ist der Kailas, der heilige Berg im wahrsten Sinne des Wortes. Er befindet sich im Transhimalaya und ist ein Pilgerort der Hindus, Tibeter und Buddhisten. Dort oben auf dem Gipfel wohnt Shiva mit seiner Gemahlin Parvati. Sie feiern ihre Magierhochzeit in einem ewigen und gleichgewichtigen Maituna. Ihr Sohn ist Ganesha, der Elefantengott, der die Wegstrecke des tantrischen Yoga von Kundalini symbolisiert, denn er befindet sich im ersten Chakra, Muladhara, als schwarzer Elefant und im fünften Chakra, Visuddha, als weißer Elefant. Shiva ist der Herr des Yoga, Ganesha ist der Sohn des Menschen, desjenigen der Unsterblichkeit. Der Berg Kailas ist das sichtbare Gegenteil des Berges Meru, der Unsichtbare, sowie der Strom Ganges, das physische Gegenteil des unsichtbaren Flusses Sarasvati ist. Die Tiergestalten, die Tiergötter, zeigen uns eine nichtmenschliche Herkunft an, die das Menschliche erkennen lassen. Der Menschensohn, Ganesha, der Elefantengott, der Astralkörper, sind schon nicht mehr menschlich. Vom Berge Meru, dem Unsichtbaren, stammen die Völker und die göttlichen wie halbgöttlichen Rassen. Die Meruwinger oder Meruwinger, Meru-Weg, Weg des Berges Meru, Weg vom deutschen Weg. Auch Maori, Maori und Mauru, Erde der Mutter, der weißen Königin, Atlantis, nach Professor Wirth. In jenen Jahren habe ich die Expeditionen des schwedischen Forschers Sven Hedin, die er Ende des vergangenen und Anfang dieses Jahrhunderts zum Transhimalaya durchgeführt hat, immer und immer wieder gelesen. Hedin war ein Freund und Anhänger Hitlers. Zusammen haben sie die kürzesten Routen ausgesucht, um Berchtesgaden mit Lhasa im Tibet zu verbinden. Denn genau wie die Pueblo-Indianer, die Rothäute des Monte Kuchama, waren die Tibeter auch nur die Bewahrer des großen Geheimnisses der Rasse der weißen Riesen, die Drupas, die ihnen vorangegangen waren. Sie bewachten den Eingang zur inneren Stadt des Himalaya, Agartha oder Agarthi. Ivan Svens, Herausgeber der Bücher »Das tibetanische Buch der Toten«, »Das tibetanische Buch der großen Befreiung«, »Tibetanische Yogas und geheime Lehren« und »Das große tibetanische Yoga Malirepa«, hat auch ein Buch über den heiligen Berg Kuchama geschrieben. Es war sein letztes Werk. Ivan Svens war Nordamerikaner und hat in Almora ein Haus aus Steinen gebaut, mit Aussicht auf die Riesen des Himalaya. Dort wohnte mein Freund, der Lama Godwinda. Ich habe ihn oft besucht von einem Haus aus, das ich in jenem hohen Dorf des Himalaya, Tor der Pilgerfahrten zum Kailas, bewohnte. Sein Turm ermöglichte mir die Meditation. Vor mir hatte ich die unbeschreibliche Aussicht auf den Nanga Parbat. Eintritt in den Kampf, würde mein Meister sagen, wenn sich die heiligen Gipfel an den Spätnachmittagen rosa färbten und sich in den Morgendämmerungen in flüssiges Gold, Alchemistengold, verwandelten. Der Lama Govinda hat den Kailas gemalt. Ich habe dieses Bild erstanden und es befindet sich nun vor mir, zusammen mit einem weiteren, wunderbaren, das der russische Maler Nikolaus Röhrig von den Himalaya-Gipfeln gemalt hat. Ich betrachte sie voller Andacht und höre mir dabei Kunst der Fuge von Bach an, jenes erhabene Werk, das letzte, das er komponierte, das noch größer ist als die höchsten Gipfel dieser Erde, des Mont Meru, der Unsichtbare, das in seiner schönsten Tonart, seiner unsterblichen Seele, durch die Hiranyagarbha-Kabda, die orphische Kultgemeinschaft, entstand. 2000 Jahre jüdisch-christlicher Herrschaft haben den heidnischen Ausdruck ins Schlechte verkehrt. Ein so antichristlicher Schriftsteller wie Julius Evola verfiel auch in denselben Fehler, dieses Wort um seinen Wert zu bringen, nur weil er Rosenberg und den Nationalsozialismus nicht verstanden hat. Ich habe sein Essay »Der Irrtum des neuen Heidentums« und ein weiteres »Widersinnigkeit der Zeit«, »Rassistisches Heidentum gleich liberales Illuminatentum«. Der Kult und die Verehrung der Berge, des Sonnenlichtes, der Sonne, der natürlichen Kräfte, der Ströme und der Bäume, das war zutiefst geistig und symbolisch. Man betet die Sonne nicht an wie etwas Physisches, sondern das, was sich hinter ihr verbirgt, die Sehnsucht nach einer anderen Sonne jenseits aller Sonnen, die schwarze Sonne, der grüne Strahl, etwas nicht Vorhandenes, das verloren ging. Dasselbe gilt von dem Berg, dem Baum, dem Strom. Die Freude, die Schönheit, die Liebe und die Kraft, die damit frei und durch diesen Kult erreicht werden in dieser Religion, die so alt wie die Welt, stammen von alledem, das sich hinter dem Symbol befindet, das nur die Natur widerspiegelt und das unsere Seele aufnimmt. Denn die Dinge kommen auf uns zu, begierig, sich in Symbole zu verwandeln, wie Nietzsche sagte. Der Christ als unmittelbarer Erbe des jüdischen Hasses auf die Schönheit hat die Natur vergiftet, zuerst geistig, indem er den heidnischen Sinn des Lebens entstellte, und danach physisch, sie verseuchend und mit seinen Erzeugnissen einer jüdischen Technik und Wissenschaft vergiftend, die sie letztlich zerstören werden, als logistischer Ausdruck seines geheimen Hasses, ihre Verwandlung verhindernd. Die Sehnsucht der Natur im Voraltertum drückte sich in der Verehrung des Lichtes im Jahresumlauf der Sonne aus, als das Symbol jener Sehnsucht einer anderen Sonne, eines Jenseits der Sonne, des geistigen Samens und des Lichtes einer anderen Erde. Im nordisch-atlantischen Stamm wurde diese Sehnsucht durch schematische magische Zeichen dargestellt, die Runen. Die alte Sonne, die schwarze Sonne jenseits der sichtbaren Sonne, nach der man sich sehnt, ist der Mensch, der kommen wird, der wiederkehren wird. Nach ihm breitet der Vira an jedem Tagesanbruch seine Arme aus, nach jener Sonne jenseits dieser Sonne. Es ist der Mensch mit den nach oben ausgebreiteten Armen. Der Hyperboreer, der jene andere Sonne verlor, ist der Mensch, der sich in den Abgrund der Nacht auf dieser Erde stürzt, mit offenen, nach unten ausgebreiteten Armen.